Kapitel 25. Ergeben Sie sich. Gib dich dem hin, was ist. Sage Ja zum Leben und schau, wie das Leben plötzlich beginnt, für dich zu arbeiten, anstatt gegen dich. Eckhart Tolle, Autor, Channeler, Hohepriester des Lebens im Jetzt. Stellen Sie sich vor, Sie säßen an einem traumhaften Frühlingstag am Fenster und schauten in den Garten hinaus. Sie sehen Vögel, Bienen und Schmetterlinge fröhlich umherdüsen, als ihnen plötzlich der schönste Schmetterling der Welt ins Auge fällt. Seine wunderbaren türkisfarbenen Flügel lassen ihr Herz fast zerplatzen. Seine vergnügte Flatterei bringt ihre Seele zum Singen. Seine Verwandlung von einem feuchten, glibberigen Raupending zu einer Kreatur von solch erhabener Schönheit ist eine Inspiration für sie. Sie springen auf, von einem wilden Verlangen übermannt. Er soll mein, mein, mein sein. Sie sprinten in den Keller, schnappen sich den Kescher, stehlen sich hinaus und schleichen auf Zehenspitzen durchs Tulpenbeet hinter ihrer ersehnten Beute her. Alle Sinne sind geschärft. Sie sind konzentriert, entschlossen, unbeirrt. Sie jagen den Schmetterling mit dem Kescher über dem Kopf quer durch den Garten. Sie verfolgen ihn stundenlang. Doch es scheint, als könnten sie ihn nur verschrecken. Fangen klappt irgendwie nicht. Erst als sie die verzweifelten Versuche aufgeben, sich entspannen, tief durchatmen und ihr Schicksal in die Hände des Universums legen, kommt der Schmetterling ihrer Träume ganz ruhig herangeflogen und lässt sich auf ihrer Nase nieder. Wenn wir etwas unbedingt wollen und unermüdlich daran arbeiten, es auch zu bekommen, müssen wir uns irgendwann einfach fügen. Sonst stoßen wir es nur von uns fort. Ab einem bestimmten Punkt müssen wir die Arbeit dem Universum überlassen. Das bedeutet nicht, dass wir die Sache aufgeben oder untätig herumsitzen sollten. Es heißt, dass wir energetisch loslassen müssen, unseren Kung-Fu-Griff lockern und Raum für das schaffen, was wir uns wünschen. Es geht darum, Dinge zuzulassen, statt sie zu erzwingen. Es geht darum, darauf zu vertrauen, dass etwas, das unserer Bestimmung entspricht, von allein zu uns kommen wird. Vielleicht sogar, dass etwas oder jemand noch Genialeres auftauchen wird. Es geht darum, sich zu ergeben, das Universum seinen Job machen zu lassen und sich gleichzeitig den festen Glauben daran zu bewahren, dass die innigsten Wünsche in Erfüllung gehen werden. Alles klappt, wenn Ihr Glaube an das Universum stärker ist als Ihre Angst davor, dass Ihr Wunsch unerfüllt bleibt. Das ist in etwa so, als würden Sie eine Putzkraft anheuern, die Ihr Haus sauber halten soll, damit Sie sich auf Arbeiten konzentrieren können, die Ihnen Spaß machen. Sie erklären der Hilfe ganz genau, was zu tun ist, zeigen ihr, wo der Besen steht und erklären ihr, dass sie feuern werden, wenn sie die selbst getöpferten Krüge ihrer Nichte kaputt macht. Aber sie vertrauen ihr die Aufgabe an. Wenn sie ihr ständig über die Schulter schauen und ihr den Lappen aus der Hand nehmen, lassen Sie mich das mal machen, wird sie nie fertig werden. Und sie sind weiterhin völlig überlastet. Damit verbauen sie sich die Möglichkeit, das zu schaffen, was sie wollen, weshalb sie die Putzhilfe überhaupt engagiert haben. Es kommt der Punkt, an dem sie sich fügen und dem Universum die Verantwortung überlassen müssen. Oft ist es so, dass wir trotz der besten Absichten versuchen, die Umstände mit Hilfe unserer einengenden Überzeugungen und der alten Verhaltensmuster zu kontrollieren. Wir meinen, das Kommando übernehmen zu müssen. Das ist auf Angst basierendes Denken. Wir meinen, wir wären besser im Manifestieren als das Universum. Viel besser ist es dagegen zu glauben, dankbar zu sein und es dem Universum zu erlauben, Ergebnisse zu liefern. Das ist dann auf Liebe basierendes Denken. Stellen Sie sich vor, jemand lädt Sie zu einer Feier ein. Alle freuen sich total auf eine Riesenparty und gehen davon aus, dass es toll wird. Die Einladung wird voller Freude und Begeisterung ausgesprochen und die Gastgeber wünschen sich von Herzen, Sie dabei zu haben. Sie üben dabei keinerlei Druck aus. Sie wissen, es wird so oder so ein großartiger Abend. Die Feier wird ein Knaller. Das glauben Sie felsenfest. Es ist die Wahrheit. Malen Sie sich nun aus, Sie würden zu einer anderen Party eingeladen. Der Gastgeber verlangt, dass sie kommen und tut so, als würde die ganze Veranstaltung ein riesiger Reinfall, wenn sie nicht auftauchten. Er erinnert sie daran, dass er auch auf ihrer letzten Feier war und sie deshalb verpflichtet seien zu kommen. Er jammert herum und versucht, sie zu manipulieren und zu kontrollieren. Schrecklich, oder? Auch dieser Gastgeber weiß, dass er eine tolle Party schmeißen kann, hat aber beschlossen, das Gelingen von ihrer Anwesenheit abhängig zu machen. Beide Gastgeber können die gleichen Vorbereitungen treffen. Sie dekorieren ihre Häuser, kaufen Käseplatten, besorgen Schnaps, bestellen Eisskulpturen. Doch beim ersten von beiden ist die Wahrscheinlichkeit, dass sein Wunsch in Erfüllung geht, nämlich dass sie kommen und gern dort sind, größer. Er hat sich der Situation ergeben. Sich zu fügen hat weniger damit zu tun, was man tut, sondern damit, wie man sich verhält. Ihr Leben ist Ihre Party. Sie können sich aussuchen, welche Gäste, Erlebnisse und Dinge Sie dazu einladen. Wenn Sie pleite sind, hilft es Ihnen nicht zu schimpfen und sich halbtot zu arbeiten, um über die Runden zu kommen. Es ist besser, Sie gehen jeden Tag mit einer positiven Einstellung an die Arbeit. Sie tun Ihr Bestes, entspannen sich, feiern das, was ist, und arbeiten konstant weiter. Zeitgleich gehen Sie dankbar davon aus, dass das Universum Ihnen eine neue, lukrativere Option präsentieren wird. Alles eine Frage des Glaubens. Wenn Sie Single sind, ist es wenig sinnvoll, rumzujammern, weil Sie niemanden finden oder sich halbherzig zu 1 Million Verabredungen zu quälen. Stattdessen sollten Sie Ihren Willen stark und Ihren Glauben unerschütterlich halten. Sie sollten sich die Haare kämmen und die Zähne putzen, beschwingt das Haus verlassen und flirten wie ein Weltmeister. Leben Sie Ihr Leben fröhlich und seien Sie dankbar dafür, dass auch Ihr Traumpartner nicht nur auf der angestrengten Suche nach Ihnen ist. Vertrauen Sie darauf, dass das Universum darauf hinarbeitet, Sie zusammenzubringen. Zu zweifeln heißt Widerstand zu leisten. Zu glauben heißt, sich zu ergeben. Sich Sorgen zu machen heißt, Widerstand zu leisten. Pure Freude heißt, sich zu ergeben. Kontrolle heißt, Widerstand zu leisten. Etwas zuzulassen heißt, sich zu ergeben. Zu spotten heißt, Widerstand zu leisten. Überzeugt zu sein heißt, sich zu ergeben.